Er saß am Tresen und war betrunken. Seine Frau trank Wasser, er trank Bier. Ja voll, dass sie neben ihm saß, hat ihm gestunken. Und plötzlich sagte er zu ihr: Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Geh doch zu Hause, bleib nicht hier. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Du wirst zu Hause gebraucht und nicht hier. Flitzen. Der Mann blieb sitzen. Er sprach zur Kellnerin: Darf ich mal stören? Schon blieb sie stehen. Er wollte sie küssen. Doch da bekam er Folgendes zu hören. Okay, Folgendes! Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Geh doch zu Hause, bleib nicht hier. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Du wirst zu Hause gebraucht und nicht hier. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Geh doch zu Hause, bleib nicht hier. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Denn wenn du weg bist, dann Scheiße von Arsch.